Klaus Vieh. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung ist schon wie die vor einer Woche der Versuch, noch einmal so ein paar Ferien-Vibes hier kreieren zu können. Ich hoffe, ich schaffe das. Der Titel der heutigen Show heißt Go Slow, Ferien im Wonky-Land. You just put the needle on a really unique record album. Put the needle on the record. Preferably in a residential area. I'm about to show you something new that will revolutionize. This is the new style. If you're gonna do it properly and make sure you enjoy it. This one dedicated to the devastating beat creator. Talk. It goes a little something like this. I'll tell you how to make yourself some pounds and pences. You know how to do it, keep the frequency low. See a beast made up of bass and treble. You see the snare drum singing in the middle, hi-hat and clap and clap on the top. The boys wait for the bass to drop. Shut the fuck up! Wir haben eben Musik gehört aus dem neuen, wie ich finde, überragenden Album des Briten Luke Vibert, We Hear You. Go Slow, Ferien im Wonkyland. Etwa zu Beginn des Jahres stieß ich auf den Namen Mike Slott. Mike Slott? Ein guter Name, dachte ich auf Anhieb. Er könnte einem Basketballspieler gehören, der durch gleich mehrere dumme Zufälle in eine gigantische politische Verschwörung gerät. Oder einem Privatdetektiv, der Tag und Nacht bei zugezogenen Vorhängen vor seinem Schreibtisch in einem engen Büro hockt und auf einen Anruf wartet, der nicht kommt. Privatdetektiv Mike Slott. Doch Mike Slott ist weder das eine noch das andere. Er produziert Beats und verquere Hip-Hop-Tracks. Tracks aus dem Wonkyland. Mit im Grunde sehr langsamer Gangart. Die erinnert mich unentwegt an ein riesiges Schild, das vor vielen Jahren einmal meine Aufmerksamkeit im Kopenhagener Hippieviertel Christiania erregt hatte. Go slow war die simple Botschaft darauf, gehe langsam. Mir schien dieser Slogan eher ein philosophisches als ein verkehrsstrategisches Statement zu sein. Gehe langsam und du hast mehr von deinem Dasein, etwas in der Art vielleicht. Freilich, die Musik von Mike Slott ist mit Go Slow nicht hinreichend erklärt. Denn im Kontrast zu den langsamen Beats stehen wie aus den Fugen geratene Synthesizer-Melodien mit vermeintlich beschleunigender Wirkung. Und Basslinien, die bisweilen durch die Musik springen wie wild gewordene Hunde, die sich soeben von der Leine gerissen haben. Wer ist dieser Mike Slott? Bei meinem Versuch, das Internet zu Rate zu ziehen, stelle ich einmal mehr fest, du kannst diesem Medium auch heute immer noch nicht vollends vertrauen. Denn plötzlich finde ich mich bei der Suche nach Mike Slott in einem Artikel wieder, der von Guido Westerwelle handelt. Wie kann das sein? Entnervt springe ich von meinem Stuhl, verlasse das Haus und überquere die Straße in Richtung der Tankstelle, auf deren Gelände auch eine Garage steht, eine Werkstatt, die übrigens ein Italiener angemietet hat. Go Slow. Ferien im Wonkyland. Der Italiener werkelt wie fast immer an einem Fahrzeug herum. Er sieht mich, hebt die Hand und grüßt. Wir reden, oder genauer, er redet. Von Autos verstehe ich nicht sonderlich viel, aber ich habe mir angewöhnt, an bestimmten Stellen seiner Ausführungen Kommentare einzuflechten, die nach meinem Geschmack gut passen. Unfassbar, sage ich etwa, wenn er in Richtung des Wagens zeigt und mit einer Hand die sogenannte Scheibenwischerbewegung vollzieht. Wenn er vor einen der Reifen tritt, sage ich, das darf doch nicht wahr sein. Und so weiter. Er regt sich auf und ich teile seine Wut. Ganz einfach. Ich glaube, er hält mich inzwischen für einen echten Fachmann auf dem Gebiet der Autoreparatur. Und nun ja, sollte ich tatsächlich irgendwann mal eine Garage aufmachen, so wie er, ich wüsste schon, was ich aufs Firmenschild pinseln würde. Go Slow. Wonkys Reparaturservice. Inhaber? Ich glaube, ich würde mich Slot nennen wollen. Inhaber also Mike Slot. Slow. Ferien im Wonkyland. Von gegenüber kommen nun drei Brüder, die ich kenne. Der eine von kräftiger Statur und groß gebaut. Der zweite ist nicht so helle. Und der dritte geht immer in der Mitte. Die drei sprechen nur gebrochen Deutsch mit russischem Akzent und verschwinden alsbald im Kassenraum. Als sie wieder ins Freie treten, halten sie einige Flaschen Bier in den Händen. Und diverse Flachmänner, mit denen sie sich nicht sonderlich lange aufhalten. Ich bin kein Freund von Alkohol in der Mittagszeit, aber ich kann gegen die drei nichts sagen. Manchmal begegnen wir uns unten im Park oder aber ich sehe sie hinten am Lebensmittelladen, wenn sie nachmittags auch dort mal nach dem Rechten schauen. An langsamen Tagen sitze ich gelegentlich vor dem Laden auf einem Hocker an einem kleinen Hochtisch, trink einen Kaffee, blättere in einem Magazin und summe dieses alte Lied von Rodriguez, Sugarman. Dann kommen sie, die drei. Und der, der nicht ganz so helle ist, schwankt und wankt bereits um diese Zeit ein wenig. Doch keine Angst, die drei sind absolut friedlich, wie ich überhaupt glaube, von Menschen, die ständig umhergehen, geht keine echte Gefahr aus. Allerdings, wie schon Hans-Dieter Hüsch es sagte, manch einer sich betrinkt, weil ihm das Leben nicht gelingt. Gelegentlich begegnen wir uns auch am späten Abend noch einmal. Ich glaube, es gibt niemanden hier in der Gegend, dem ich öfter über den Weg laufe als diesem Trio. Auch der eine, von kräftiger Statur und groß gebaut, schwankt und wankt am Abend. Nur der dritte geht kerzengerade in der Mitte. Das alles wirkt insgesamt sehr wonky. Kein Wunder, go slow, sind doch Ferien im Wonkyland. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man.

Ganz kurz zwischendurch. Die Musik eben von Rodriguez, dann ein Track aus dem neuen Album von Mos Def, das jetzt Ende der Woche erscheinen wird. Und hier im Hintergrund dieser wunderhübsche Swing-Jazz-Hip-Hop, eine Zusammenarbeit zwischen Mike Slott und seinem schottischen Freund Hudson Mohawk, die zusammen als Heralds of Change fingieren. Go Slow, Ferien im Wonkyland. Als Kind hatte ich mit zwei Problemen nachhaltig zu kämpfen. Ich konnte zum einen die Schnürsenkel meiner Schuhe nicht korrekt zur Schleife binden. Ich brachte es einfach nicht fertig. Zum anderen war ich nicht in der Lage, die Fahrpläne an Bushaltestellen richtig zu lesen und zu verstehen. Diese mit waagerecht und senkrecht verlaufenden Linien, Zahlen und Buchstaben, dicht bedruckten Tafeln, waren für mich der blanke Horror. Absolut wonky. Bushaltestellen in ländlichen Gegenden, etwa am Niederrhein, sagen wir bei Haldern, wo in wenigen Tagen das Haldern Pop Festival startet, empfinde ich im Zweifelsfall auch heute noch als relative Bedrohung und gehe lieber 4 Stunden zu Fuß, als auf einen angeblichen Bus eine halbe Stunde lang zu warten. So ist es immer schon gewesen. Und irgendwann stellte ich fest, dass man beim Gehen auf zum Teil merkwürdige, in letzter Konsequenz vielleicht nicht einmal schlechte Ideen verfällt, abseits der Summerei, die einen überkommt. Irgendwann zum Beispiel verfiel ich einmal auf die Idee, mich in eine beliebige Stadt, sagen wir Wien oder Hamburg, zu begeben. Und diese wollte ich nur im Bus einer dort gastierenden Band wieder verlassen, um so zum nächsten Tourneeort dieser Band mitgenommen zu werden, wo immer der auch sein mochte und wie lange auch ich dort auf die nächste Band würde warten müssen. Die Idee war, eine Zeit lang einfach alles dem blanken Zufall zu überlassen und etwa 10 Busse unterschiedlichster Bands zu besteigen, in welche Richtung auch immer. Die Zustimmung der entsprechenden Bands natürlich vorausgesetzt. Wenn ich aus heutiger Sicht diese Idee so recht bedenke, so würde ich sagen, sie ist ganz schön wonky. We'll be right back. Go Slow, Ferien im Wonkyland. Ich muss gestehen, dass ich die vorhin beschriebene Idee inzwischen, wenn nicht verworfen, so doch zumindest zurückgestellt habe. Es hat mit der Zeit zu tun. Du kannst nicht ständig auf der Straße herumlaufen und hoffen und darauf warten, dass endlich etwas passiert. Manchmal musst du einfach in den Wagen springen oder aber du nimmst den nächstbesten Zug, den erstbesten Flieger und blickst aus dem Fenster, wo alles schemenhaft, nicht fassbar, aber irgendwie erkennbar da an dir vorüberhuscht. Es ist im Grunde wie ein Blick auf die Musik. Oft schießt mir dabei das Cover vom David Bowie-Album Earthling aus dem Jahre 1996 in den Sinn. David Bowie steht da, dem Betrachter den Rücken zugewandt, auf einer leichten Anhöhe und überblickt wie ein Feldherr das vor ihm sanft abfallende Gelände, Wiesen, Felder, Buschwerk und Wasser. So wie er auf das Land hatte, ich immer auf die Musik blicken wollen, in Gänze. Doch ich stelle fest, diese Gänze gibt es nicht. Es ist schlicht keine Zeit übrig für Billy Talent, für Silbermond und Linkin Park. Es ist keine Zeit, um auf irgendeinem Wiener Marktplatz herumzustehen und darauf zu warten, dass endlich Tomte heranrauschen. Ich will wissen, wer ist Mike Slott? Die Zeit drängt. Race against time. Hier ist Wiley. We're running out of time, we have to speed up. The real money making process, make money day or night. The race against time, be lazy, the clock's gonna tick. So we're running out of time, we have to speed up. The real money making process, make money day or night. Next time you talk about albums, do one first before you get lively. You're not Wiley, I live the life of Riley, and that's why they're never gonna like me. Forget them though, I'm going on cold like a surrendo. I set the trend though, not in the wind park, no endos. Put the bike away pronto, no it's not a rental. Elvis, Jesus, Diesel, Kenzo. Wear my own guns, it sends the crowd mental. When no, when I'm on a stage in a jacket that costs more than a 10-man tent though. I present flow, I'm the bigger picture that you see when you look out the window. Dreaming, cause you wanna get where I've got to. I'm A-list cowie and I don't really wanna get time. Be lazy, the clock still ticks, so we're running out of time. We have to speed up. The real money making process, make money day or night. The race against time, be lazy, the clock still ticks, so we're running out of time. We have to speed up. The real money making process, make money day or night. Yo, I'm H-A-P-P-Y, so I'm doing it. Grind feels so much better without you in it. Reach for your best 24s, better 24s, best 16s. Hit a rave, all crew in it. I can hit a rave on a solo. Leave your whole dance in the frackers like fullback in it. The pick that you came from, fullback in it. Cause I'm up in Man City like Sean Wright Phillips. You ain't gonna win it, they are all my gimmicks. Even though I'm not a gimmick, they are all my lyrics. Even though you didn't know it, they are all my cities. Living in the UK, tourist visit. If you sign up for peace, I'm a tourist critic. Statistics say I've had a number two. I'm looking for a one, put a world tour with it. Got a couple of ships, but not all. I'm in a race against time, be lazy, the clock still ticks. So we're running out of time, we have to speed up. The real money making process, make money day or night. The race against time, be lazy, the clock still ticks. So we're running out of time, we have to speed up. The real money making process, make money day or night. They will never expect it when I run up on the floor and perfect it. Show it to them like now it's perfected. Not an indirect thing, but more like showing my skills when I'm here. Cash is detected, I'm a glowworm here, says no perm. Old tunes, old money from an old urn. Nicole's groove was a good first tune, weren't hated by no girls. Got a haircut and I don't need no S-girl. I'm in the dance having words with the best girl. Big bias, big back up and big breast girl. I roll with a group that's so outstanding. All tens for the West girls. And I'm not a West boy, but you're gonna see me in Westworld with the best girl. Then it's back to the ends, gotta do a big show in the XL. I'm not a Yankee, but I'm online with the XL. Time be lazy, the clock still ticks. So we're running out of time, we have to speed up. The real money making process, make money day or night. The race against time be lazy, the clock still ticks. So we're running out of time, we have to speed up. The real money making process, make money day or night. Nobody laughs anymore. Nobody laughs anymore. Nobody. kiss to me. Is this a first thing to do? Go slow, Ferien im Wonkyland. Mike Slott ist Ire, aufgewachsen in Dublin. Sein Vater ist eine hochkarätige Persönlichkeit der irischen Jazz-Szene. Einige Quellen weisen ihn als Produzenten aus, andere als Musiker. Tatsächlich aber ist offensichtlich unter seiner Ägide erstmals ein irisches Modern-Jazz-Album von einer sogenannten Major Company, einer großen Plattenfirma, also veröffentlicht worden. Name der Formation: unbekannt, nicht recherchierbar. Seine Wohnorte hat Mike Slott im Laufe seines Lebens bisweilen so häufig gewechselt, wie andere sprichwörtlich ihr Hemd. Aktuell lebt er in Harlem, New York. Er ist eng befreundet mit Hudson Mohawk aus Glasgow, einem weiteren hervorragenden Vertreter des weitgehend instrumentalen Wonky Hip-Hop. Beide haben gemeinsam als Heralds of Change bereits einige Platten veröffentlicht. Wir haben eben ja auch etwas daraus gehört. Beide tauchen auf der kommenden Compilation der englischen DJ Marianne Hobbs mit eigenen Beiträgen auf. ein Ritterschlag mehr. Einen wie auch immer gearteten Einfluss auf das Schaffen von Mike Slott dürfte auch dessen etwa 10 Jahre älterer Cousin Eugene gehabt haben. Der war, wie ich zu meiner Überraschung nach etlichen Mausklicks feststellte, Kopf der marxistischen, irisch-englischen Hip-Hop-Formation Marxman, an deren Seite auch Sinéad O'Connor in den 90er Jahren einmal auftauchte. Aufgeregt versuche ich, von Marxman zurückzuklicken zu Mike Slott, lande aber erneut auf einer Seite mit einem Beitrag über Guido Westerwelle. Verdammt, fluche ich leise, um mich dann sofort zu beschwichtigen. Go slow, Ferien im Wonkyland. Slow, Ferien im Wonkyland. Vor wenigen Wochen. Zufällig rausche ich in eine Pressekonferenz des britischen Duos Simian Mobile Disco. Anlass ist das neue Album Temporary Pleasure, soeben erschienen. Als Fragen aus dem Publikum erbeten werden, hebe auch ich an und sage, Good evening, gentlemen. Wie schwierig ist es eigentlich, ein mit so umfangreicher Gästeliste über einen sicherlich längeren Zeitraum produziertes Album so zu gestalten, dass die sich ständig erneuernde britische Clubmusik einen erkennbaren Widerhall darin findet? Wir sind definitiv nicht wonky, sagt einer der beiden Simians und lacht. Kann er auch, denn Temporary Pleasure hat gelungene Passagen. Bei allem Wohlwollen aber, in den Rang eines David Bowie, der souverän das Ganze von einer Anhöhe aus überblickt, wie eben beschrieben, schafft es dieses Album im übertragenen Sinne nicht. Dies schafft ein anderes Album, We Hear You, Wir hören dich, von Luke Weibert, eingangs gespielt. Wonky. Künstler wie Rusty und Hudson Mohawk, Clubs, Plattenläden, Labels und Airplay. Glasgow ist das Zentrum dieses seltsam sperrig und überladen wirkenden Wonky-Stils, dessen Einflüsse von Dubstep und Grime bis hin zum Crunk-Hip-Hop aus dem amerikanischen Süden reichen. Hip-Hop sei in Glasgow schon immer auf fruchtbaren Boden gefallen, sagen Insider, im Gegensatz zu Bassline House und Drum & Bass. Drum and Bass. Ich entsinne mich gut, wie in den 90er Jahren bei einem DJ-Set von Nico Sykes und Ed Rush eine Gruppe von Teenagern auf mich zutrat und mir eröffnete, sie wäre durch eine meiner Sendungen auf die 70er Jahre Musik der Jazzrock-Formation Weather Report aufmerksam geworden. Mich freute das sehr. Doch gegen Ende der 90er Jahre hielt ich persönlich das Thema Weather Report auch mit dem Abflauen der sogenannten Trip-Hop-Musik für erledigt. Und heute? Weather Report und insbesondere deren verstorbener Keyboarder Joe Savinul sind für mich, wenn ich es recht bedenke, so etwas wie absolute Vorreiter des Wonky-Stils. Go slow, Ferien im Wonky-Land. Es ist eine verrückte Zeit. Und liebend gerne würde ich Mike Slott bei Gelegenheit dazu befragen, denn die drei von der Tankstelle werden dazu eher wenig sagen. Cheers und gute Nacht. Thank you.